Am Ende unseres Kampfes muss stehen ein weltanschaulich klar gewordenes, selbstsehendes, einiges deutsches Volk. Wenn mir nun irgendeiner sagt, ja, was ist es dann mit den einzelnen Staaten? Was ist es mit den Stämmen? Die Stämme hat Gott gemacht, die Staaten haben Menschen gemacht. Die Staatsformen sind immer vergänglich gewesen. Blicken Sie 100 Jahre zurück, was war vor 100 Jahren? Blicken Sie 200 Jahre zurück, was war 200 Jahre vorher? Was war 300 Jahre? Nehmen Sie eine Landkarte und sehen Sie die Entwicklung. Wenn mir heute jemand sagen will, aber jetzt muss es so bleiben, so kann ich ihm nur zur Antwort geben, Herr, weil Sie steril geworden sind, ist nicht unser Volk steril geworden. Das ist so. Das lebt noch und hat sein Ziel vor Augen und strebt dem Ziele zu. Und die Karte unseres Reiches wird sich weiter wandeln und wird sich weiter verändern, bis endlich ein Volk dasteht, zusammengefügt und zusammengeschweißt zu einer Einheit.